kotzen, wenn ich mich umguck. Zufriedenheit scheint unerreichbar, Funkloch. Sie sagen, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Vielleicht ist meine dann ganz einfach, alles scheiße zu finden. Spielverderber auf Lebenszeit oder so ein Quatsch. Der Typ, der das Ende verrät, bevor der Film begonnen hat. Jetzt mal ganz ehrlich, klingt gar nicht so abwegig. Die Rolle des Pessimisten kann ich eigentlich auswendig. Vielleicht mit ein paar Textlücken, aber sonst perfekt. Authentische Lustlosigkeit, dazu Egoist. Ich wäre eine tolle Wundertüte für Psychologen. Alle Komplexe, die es gibt, sind in mir verborgen. Doch bei der Wahl zwischen Therapeut und Bettnässer entschied ich mich kurzerhand für das Füllen von Textblättern. Musik als Selbsttherapie, alter krass kitschig. Kein Wunder, dass sie sagen, dass meine Songs sarkastisch sind. Und jedes Mal, wenn ich im Bett lieg, kommen Gespenster, um alle meine Fehler zu zählen. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, glaub ich fest dran, dass alles besser ist, wenn ich sie wieder aufmach. Irgendwann wird alles bunt, irgendwann wirst du gesund. Irgendwann wachsen Blumen da, wo mal nichts war. Da glaub ich fest dran, aber sicher bin ich mir nicht. Irgendwer stellte mal die These auf: Zum Superhelden braucht man nur ein Kostüm und meines ist aus Menschenhaut. Edgar Wasserman, die Tarnung ist perfekt. Keiner sieht das Alien, das sich darunter versteckt. Und darauf wartet, dass das Mutterschiff ihn findet, um ihn heil auf seinen Heimatplaneten zurückzubringen. Denn diese Erde und ihre Bewohner ekeln mich. Der Homo sapiens ist eine zweibeinige Bakterie. Ungeziefer, Seuchenerreger und Keimzellen. Ich wünschte mir, dass ich ein Alien wäre und kein Mensch. Denn hast du jemals von einem Alien gehört, das in seinem UFO von Gespenstern wachgehalten wird? Stell dir vor, ich hätte eine Waffe gegen sie, die ich unter meinem Kissen verstecke, wenn ich im Bett lieg. Und wenn sie auftauchen, klick, klack, bang. Yeah, wer ist jetzt der Vollidiot? Verpisst euch schnell. Und jedes Mal, wenn ich im Bett lieg, kommen Gespenster, um alle meine Fehler zu zählen. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, glaub ich fest dran, dass alles besser ist, wenn ich sie wieder aufmach. Irgendwann wird alles bunt, irgendwann wirst du gesund. Irgendwann wachsen Blumen da, wo mal nichts war. Da glaub ich fest dran, aber sicher bin ich mir nicht. Und jedes Mal, wenn ich im Bett lieg, kommen Gespenster, um alle meine Fehler zu zählen. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, glaub ich fest dran, dass alles besser ist, wenn ich sie wieder aufmach. Irgendwann wird alles bunt, irgendwann wirst du gesund. Irgendwann wachsen Blumen da, wo mal nichts war. Da glaub ich fest dran, aber sicher bin ich mir nicht. Und jedes Mal, wenn ich im Bett lieg, kommen Gespenster, um alle meine Fehler zu zählen. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, glaub ich fest dran, dass alles besser ist, wenn ich sie wieder aufmach. Irgendwann wird alles bunt, irgendwann wirst du gesund. Irgendwann wachsen Blumen da, wo mal nichts war. Da glaub ich fest dran, aber sicher bin ich mir nicht.